Ruhiges Herbstwetter mit Nebel, Hochnebel und Sonnenschein. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. Soweit die Nachrichten, es ist 20.03 Uhr. Bayern 2. Radiokrimi. Wir bringen heute ein Krimi-Hörspiel, das im Paris der 1920er Jahre spielt. Der Schriftsteller und Journalist Patrick Pécherot schrieb mit seinem Roman Nebel am Montmartre, der Vorlage für das Hörspiel, eine Hommage an den berühmten französischen Krimi-Autor Léo Mallet, aber auch an die Literaturzirkel um den surrealistischen Schriftsteller André Breton. Und er taucht ein in das Paris der skandalumwitterten Grafen, verführerischen Dienstmädchen, gewissenlosen Großindustriellen und rücksichtslosen Kriminellen. Ach du Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Der ist tot. Der hat sich bewegt. Wer? Na, der Tote, der hat sich bewegt. Ist nicht wahr. Red kein Quatsch, Pipette. Doch. Der Tote hatte sich bewegt. Er kippte plötzlich vornüber und schlug auf den Boden auf. Boah. Entsetzt starrten wir ihn an, als sich aus seinem Körper ein langgezogenes Seufzen erhob. Der furzt. Ist nicht wahr. Doch. Gut, ist genug. Ist genug, Jungs, reicht. Oh Gott, was das stinkt. Das denn nicht stinken? Meine Fresse, ist ja nicht möglich. Das ist echt der Furzekönig. Ich weiß nicht, wer das ist, aber den hat einer kalt gemacht. Leboeufs Bemerkung brachte uns auf den Boden der Tatsachen zurück. Wir hatten die sterblichen Überreste eines Ermordeten am Hals. Durch den Leichengestank hindurch roch es schon schwer nach den Scherereien, die sich am Horizont zusammenbrauten. Im bleichen Licht der Dämmerung sah ich, wie sich über unseren Köpfen der Schatten der Guillotine erhob. Und das in der Villa mit Stuck und Gold überall. Scheiße, dass der Adel jetzt Leichen statt Geld im Tresor versteckt, kann ja keiner ahnen. Und wie werden wir die Leiche jetzt wieder los? Pariser Ganoven-Musette, Schnüffler, Anarchist, trifft Surrealist. Eine Leiche im Tresor bringt viel Ärger für Nestor. Poet, Surrealist, Detektiv, Anarchist, Pipette, Nestor, les pauvres ont toujours tort. Il y en a partout, des voyous et des filous. Nebel am Montmartre. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Patrick Pécherot. Aus dem Französischen von Katja Meintl. Hörspielbearbeitung Sabine Grimkowski. Paris soir. Est-ce que l'Allemagne sera accueillie dans la Société des Nations? Peut-on faire confiance à l'Allemagne? Parisois, Parisois! Premier Minister Aristide Briand setzt sich weiter für Abrüstung ein. Gibt es eine Annäherung an Deutschland? Wird Deutschland in den Völkerbund aufgenommen? Kann man Deutschland trauen? Es war im Jahr 1926. Ich war 19 und eben aus meinem heimatlichen Südfrankreich nach Paris gezogen. Fest entschlossen, den Alltagstrott bei der Abfahrt am Bahnsteig zurückzulassen. Doch kaum angelangt, hatte ich schon die Armut wie einen Blutegel am Hals. Am Montmartre blühte die Bohème und verströmte einen Duft von Freiheit und welkte ebenso rasch dahin. Ein winselnder Magen, die unbezahlte Hotelmiete und die Schuldentafel im Bistro waren das Los der Künstler meines Schlages. Trotzdem war ich davon überzeugt, ein Poet erster Güte zu sein. Colomère hatte mich ins Cabaret La Vache Enragée eingeführt. Mit trockenem Mund lecken wir die Pfützen auf den regennassen Straßen. Mit offenen Augen stehen wir am Rand der Trauerzüge. Mit verschlossenen Herzen taumeln wir im Ich brüllte dort mit meiner Fistelstimme Verse durch die Rauschwaren. Colomer war ein fabelhafter Kerl. Ich hatte ihn in Montpellier kennengelernt, wo er unter der schwarzen Fahne die frohe Botschaft der Anarchisten verkündete. Schau ruhig mal bei uns in Paris vorbei, Kleiner. Für dich ist da immer ein Platz frei. Ich träumte von Brüderlichkeit und großem Abenteuer. Und eines Tages stand ich beim Libertaire, der Anarchistenzeitung, auf der Matte. Colomer hielt Wort. Fürs Erste kannst du bei mir schlafen. Das tat ich und verbrachte meine Zeit mit Gelegenheitsarbeiten. Zeitungsverkäufe, Türsteher von Nachtclubs, Laufbursche und sogar Totenwäsche in der Leichenhalle. Schließlich räumte ich meine Schlafstatt bei Colomer und bezog eine möblierte Unterkunft. Eine schlecht beheizte Bude mit Wanzen in der Matratze und Trennwänden so dünn wie Zigarettenpapier. Kurz danach freundete ich mich mit einer Bande von anarchistischen Schmalspurgaunern an. Raymond, Côté und Leboeuf. Besitz ist Diebstahl, Kleiner. Wir stehlen nicht. Wir holen uns nur etwas zurück. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ich war die Nummer 4 im Bunde der Blutsbrüder. Waffen waren tabu. Kein Blut bei der Arbeit war unsere eiserne Regel. Und unsere Lebensversicherung. Schließlich war das Schafott noch im Dienst. Und jetzt saßen wir ziemlich in der Kacke. Wir hatten einen Geldschrank geknackt, aber es war kein Geld darin, sondern ein Mann, der jetzt steifer als ein Besen vor uns auf dem Parkett lag. Es hatte uns eine Heidenarbeit gekostet, den Tresor aus der Villa zu Leboeufs bescheidener Behausung zu schleppen. Bei einem Bruch gibt es zwei Techniken. Entweder es wird vor Ort operiert oder abtransportiert. Man muss dazu sagen, im zivilen Leben war Leboeuf Kirmesringer und stemmte vor einer Jahrmarktbude Hanteln so schwer wie Eisenbahnschienen. Als sich die Gelegenheit bot, hatte Leboeuf ohne große Worte von gusseisernen Gewichten auf Panzerschränke umgesattelt. Für unsere Aktion machten wir immer ebenerdige Räumlichkeiten ausfindig und brachten die Beute dann mit einer Sackkarre in Leboeufs Bude. Dass so ein Schrank bestückt war mit nicht mehr allzu frischem Fleisch, war eine Premiere. Hey, wartet mal. Wenn der tote Geselle hier zum Abkratzen zu diesem feinen Graf de Clercq gegangen ist, dann sicher aus gutem Grund. Und ich wüsste gern, aus welchem. So eine Leiche, die kann richtig Kohle bringen. Würde mich wundern, wenn der Graf die Polizei ruft. Das gibt uns Zeit, uns ein bisschen umzuhören. Vielleicht war es ja gar nicht der Clercq, der ihn umgelegt hat. Ja, klar. Der Mörder hat ihn als Geschenk vorbeigebracht. Ich glaube auch nicht, dass der Graf den Einbruch meldet. Irgendwie hat der Dreck am Stecken. Na schön. Aber was machen wir jetzt? Wir packen ihn wieder in den Tresor. Das stinkt ja nicht so. Und gehen ein bisschen auf Erkundungstour. Leboeuf, kannst ihn wieder reinräumen. Mhm. Das war nicht so einfach. Der Typ wollte nicht mehr zurück in seine Kiste. Leboeuf stopfte wie wahnsinnig. Mir war das Lachen endgültig vergangen. Nach getaner Arbeit gingen wir raus, Straßenluft schnuppern. Salut, Jungs. Ich verabschiedete mich von den Jungs und zog meine Pfeife aus der Hosentasche. Der Tote ging mir nicht aus dem Kopf. Ich hatte das Gefühl, dem Typen schon mal begegnet zu sein. Und dann fiel es mir wieder ein. Ich hatte ihn bei Meunier gesehen. Na los, Leute. Ich brauche Futter. Brandheiß und top aktuell. Der dicke Meunier besaß eins von diesen Skandalblättern. Und ich schrieb ab und zu ein paar Zeilen für ihn. Der abgemurkste Kerl war ein Vielschreiber, ein Schlüssellochgucker, ein Schnüffler. Immer hinter einer heißen Geschichte her. In der Redaktion lieferte er sein Geschmier ab. Egal ob wahr oder erstunken unterlogen. Hauptsache, es wurde was in Umlauf gebracht. Jetzt wusste ich auch wieder, wie der Bursche hieß. Rouleau. Und ich wusste, bei wem ich mehr erfahren würde. Bei Meunier. Als ich in sein Büro trat, sah er von einem Stapel Dokumente auf und zündete seinen Zigarrenstummel an. Hey, Pipette, mach's kurz, ich habe nicht viel Zeit. Ich suche Rouleau. Trifft sich gut. Ich auch. Also, was willst du von Rouleau? Ich dachte, er könnte mir ein paar heiße Tipps geben. Heiße Tipps? Rouleau? Der Tag ist noch nicht gekommen, an dem der gratis mit Tipps rausrücken würde. Tut mir leid, da kann ich dir nicht helfen, Kleiner. Seine tollen Tipps hätte er mir schon vor Tagen liefern sollen. War er denn an einer bestimmten Sache dran? Oh, der ist immer an irgendeiner Sache dran. Früher oder später zieht er bestimmt einen dicken Fisch an Land. Aha. Und bei dir, Poet? Gerade Flaute? Na, dann geh doch mal bei Rouleau vorbei. 31 Rue La Charbonnière. Du kannst ihm ausrichten, wenn er mir innerhalb von 48 Stunden nichts geliefert hat, kann er sich einen anderen Trottel suchen, klar? So, das war's jetzt. Auf dem Rückzug nutzte ich die Gelegenheit, einen Blick in die Archive des Blattes zu werfen. Unter dem Buchstaben K entdeckte ich unseren Grafen de Clercq. Niederer Adel, aber altes Geschlecht. Gute Reputation in industriellen Kreisen, wo er als Finanzberater für mehrere Bergbaugesellschaften in Lothringen tätig war. Er besaß neben dem Stadthaus in Paris einen feudalen Landsitz in Trouville, sowie ein Gestüt. Von den Rennpferden bis zum Glücksspiel war es ein kurzer Weg, den der Graf im Galopp genommen hatte. Da war sie, die Schwachstelle. Monsieur ließ in Kreisen, die nicht immer seinem Stand entsprachen, die Karten sprechen, umgab sich mit Schwindelbaronen und Gaunerprinzen. Hier endete die Akte des Grafen de Clercq. Das war noch nicht genug, um ihn in die Schlagzeilen zu hieven. Hey, was schnüffelst denn du hier rum? Hab ich nicht gesagt, hau ab! Zieh Leine! Jetzt verpiss dich! Ist ja gut. Rouleaus Behausung befand sich in einem verwitterten Gebäude zwischen einem Stundenhotel und einem Kohlenhändler. Im dritten Stock diente eine vergilbte Visitenkarte als Türschild. Die Tür war nicht abgeschlossen. Ich tastete nach dem Lichtschalter. Ein grässlicher Schmerz durchbohrte meinen Schädel. Als ich wieder aufwachte, drehte sich das Zimmer. Jeder Versuch, mich aufzurappeln, zog mich zurück Richtung Boden. Nach einer halben Ewigkeit schaffte ich es, zur Spüle zu kriechen und meinen schmerzenden Schädel unter ein Rinnsal Wasser zu halten. Rouleaus Bude glich einem Ruinenfeld. Hier hatte ein Besucher ganze Arbeit geleistet. Mir schien es, als habe Rouleau eine mordsmäßige Geschichte aufgetan, die ihn mordsmäßig ins Jenseits beförderte. Ich schlich vorsichtig die Treppe runter, machte einen Bogen um die Concierge und ging hinaus. Paris soir, dispute politique au sein du groupe des surréalistes. Paris soir, französische Varieté ist alle meine Blütezeit. Hey, passen Sie doch auf, alter Knabe. Ja, ist ja betrunken. Ramponiert wie ich war, taumelte ich in die erstbeste Brasserie. Ja, bei meinem Versuch, einem Kellner auszuweichen, stieß ich gegen eine unbekannte Schulter. Deren Besitzer wollte sich gerade ein Glas an die Lippen setzen, dessen Inhalt sich nun über sein Jackett ergoss. Passen Sie doch auf, alter Knabe. Der Fremde musterte mich von oben herab. Alles in Ordnung? Lass ihn, André. Er ist betrunken. Nein, man möchte meinen, er ist ein Mondsüchtiger. Der Typ mit der Löwenmähne, jung, elegant und umschwärmt, ließ seine Freunde zusammenrücken und bot mir einen Platz an. Er hieß André und thronte in der Mitte. Seine Jünger beobachteten mich. Dann begannen alle gleichzeitig zu belagern. Enthält der Traum weniger Gesetzeskraft? Sein Blick. Seht doch, sein Blick. Der köstliche Leichnam wird den neuen Wein trinken. Der blinde Seher, verloren auf Weichen und Wegen. Oh, wann werden wir schlafende Logiker, schlafende Philosophen haben? Was siehst du? Magnetisches Medium? Ja, er wird gleich zu uns sprechen. Freund Philipp, sei doch still. Lass ihn. Der Tote. Im Tresor. Er hat sich bewegt. Der Tote sieht uns an. Ein schon mal einen vielleicht war es von Thomas. Fahren Sie fort, mein Freund. Der Schmerz in meinem Schädel flammte wieder auf. Die Geräusche wurden schrill. Ich legte meine Hände an die Schläfen, kippte dann ein herumstehendes Glas auf Ex und stand auf. Der Löwe drückte mir eine Karte in die Hand. Sie finden uns jederzeit hier. Ich riss mich von der Runde los und ging. In meiner Bude bemerkte ich beim Ausziehen, dass ich die Karte immer noch in der Hand hielt. Darauf stand ein Name. André Breton. Pipette? Hallo? Pipette? Hallo, Pipette? Er will raus aus dem Tresor. Pipette, ist da jemand? Der Tote bewegt sich. Nein! Nein! Pipette! Coté? Was dachtest du, ein Geist? Ich hatte gerade einen Albtraum. Rouleau wollte raus aus seiner Kiste und der Löwe zeigte mit dem Finger auf mich. Welcher Löwe? Wo treibst du dich rum? Hast du uns vergessen? Nein, ich war bei Meunier in der Redaktion. Ich berichtete Coté von meiner Expedition. Verdammte Kacke. Lass uns ins Clairon gehen, zu den anderen. Der Libertaire, der Kampf für die Freilassung von Sack und Vanzetti geht weiter. Die Verurteilung ist ein Verbrechen. Ein Schlag gegen die anarchistische Arbeiterbewegung. Libertaire, la lutte pour la libération de Sacco et Vincent. Das Clairon war das Bistro, wo die Kumpels für gewöhnlich anzutreffen waren. Als wir eintraten, hing ein Geruch von Tabak und nassem Köter im Saal. Ich entdeckte Raymond und Leboeuf in der Nähe des Ofens. Sie lauschten einem kleinen Kahlköpfigen mit viel zu schwerem Schnurrbart, der das Loblied auf die Anarchie sang. Wir haben angefangen, Unterschriften zu sammeln. Marie Curie hat schon unterschrieben. Die Petitionen werden dann zur Botschaft der Vereinigten Staaten gebracht. Coté flüsterte Leboeuf und Raymond etwas ins Ohr. Raymond zögerte nicht lange und kam auf mich zu. Hör mal, Jungchen, wir müssen reden. Corté hat mir gerade gesteckt, dass dir einer was auf die Birne gegeben hat in Rouleaus Bude. Scheint eine heiße Nummer zu sein. Ich sag euch was. Das ist eine Erpressungsgeschichte. Der Graf schmeißt das Geld beim Spielen zum Fenster raus. Wenn das publik geht, ist sein Name ruiniert. Rouleau versucht sein Glück, aber der Graf macht ihn kalt. Wir dagegen... Was wir? Wir machen weiter. Wir übernehmen da, wo Rouleau aufgehört hat. Bei uns wird das alles ganz anders laufen. Tanzen wird er der Graf. Wir schöpfen ihn ordentlich ab. Ich für meinen Teil hatte es nicht eilig damit. Aber die anderen waren mit Feuereifer dabei. Ich hab's. Wir vergraben Rouleau hinter dem Haus des Grafen. Ein echter Knaller. Und wenn wir Duclerc ausgenommen haben, stecken wir den Flix, dass in seinem Garten eine Leiche verbuddelt ist. Das wird reinhauen. Den haben wir am Wickel. Los, alle zu Leboeuf. Den Tresor holen. Im Garten des Grafen schwangen wir keine großen Reden mehr. Es war eisig kalt. Der Boden war gefroren. Wir hatten mühsam ein Loch ausgehoben. Das Öffnen des Tresors versprach nicht spaßig zu werden. Mach schon, Leboeuf. Leboeuf gehorchte. Er öffnete die Tür und ein höllischer Gestank nach Verwesung drang heraus. Ich presste mir ein Taschentuch vors Gesicht, um meinen Magen unten zu halten. Ich sah Raymond wanken. Corté standen die Haare zu Berge. Er suchte nach einem rettenden Luftzug. Leboeuf beugte sich halb in den Tresor hinein. Verdammte Sauerei. Widerlich ist das. Ekelhaft. Er zerrte an etwas, das nach zwei Händen aussah. Nach den Händen kamen zwei Arme. Der Rest folgte mit dem rülpsenden Geräusch eines verstopften Abflusses. Alles begann sich um mich zu drehen. Die Leiche starrte mich aus glasigen Augen an. Durch einen fiebrigen Nebel sah ich sie Fratzen schneiden. Ich schlug um mich, um dem Albtraum zu entkommen, und verlor das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, war ich allein. Psst. Jungchen, wo bist du? Hier. Hier bin ich, Leboeuf. Vergiss mich nicht. Vergiss mich nicht. Na, na, Jungchen. Vergiss mich nicht. Na, komm schon. Hier, komm, mein Kleiner. Keine Sorge. Der Tote ruht in gräflicher Erde. Wir gehen heim. Mit zitternden Fingern klammerte ich mich an seine speckige Felljacke. Und unter den leuchtenden Sternen des Winterhimmels gingen wir zu Leboeufs Bude. Als ich am Morgen erwachte, war Leboeuf schon bei der Arbeit. Ich fand einen Rest Kaffee in der Kanne und eine Nachricht. Fiel dich wie zum Haus. Ich steckte das Blatt in die Tasche und ging, um Meunier in der Redaktion einen Besuch abzustatten. Meistens geisterte er zu so früher Stunde als einziger dort herum. Sind Sie da, Meunier? Monsieur? Störe ich? Meunier schien zu schlafen. Er saß zusammengesunken in seinem Sessel. Als ich näher kam, begriff ich, dass er so kalt war wie die Tabakreste, die aus dem Aschenbecher quollen. Ich durchsuchte die blutbespritzten Papiere auf seinem Schreibtisch und schnüffelte in Schränken und Schubfächern herum. Nichts. Ich wollte gerade gehen. Auf dem Treppenabsatz spitzte ich die Ohren. Jemand kam hoch. Leise stieg ich ein Stockwerk höher und hatte gerade noch Gelegenheit, eine Männerhand auf dem Geländer zu erspähen. Eine Männerhand voller Ringe. Der dazugehörige Typ trat bei Meunier ein. Ich schlich die Treppe runter und trat auf die Straße. In Gedanken versunken ging ich zur Place Blanche und rempelte glatt einen Passanten an. Hey, passen Sie doch auf, alter Knabe. Ja, Monsieur Breton. Nein, sowas aber auch. Glauben Sie an Zufälle? Ha. Stellen Sie sich vor, gerade eben komme ich von einem Freund, mit dem ich mich einem Traumexperiment unterzogen habe, und schon kreuzen Sie meinen Weg. Ausgerechnet Sie, das Medium aus dem Cyrano. Paris ist eine Stadt für Schlafwandler. Monsieur Breton, ich... Wissen Sie, Sie haben meine Freunde stark beeindruckt. Wir sprechen von nichts anderem mehr als von Ihnen. Ihre Vision von dem Leichnam... Also Leichen kann ich Ihnen liefern, so viele Sie wollen. Vorsicht! Der Knabe. Sonst sind Sie bald selbst eine. Nehmen Sie meinen Arm und kommen Sie mit ins Cyrano. Ich verabschiedete mich. Breton drückte mir eine Zeitschrift in die Hand. Als ich sie in den Rinnstein werfen wollte, stach mir ihr Titel ins Auge. La Révolution Surréaliste. Das klang gut, wie ein Pistolenschuss. Zumal die Revolution durchaus mein Ding war. On conçoit que le surréalisme n'est pas craint de se faire un dogme de la révolte absolue, de l'insoumission totale. Ich steckte das Heftchen ein und machte mich auf den Weg zum Haus des Grafen. Raymond hatte herausgekriegt, dass Pauline, das Dienstmädchen der de Klerks, ganz wild auf Filme war und so oft wie möglich ins Kino ging. Ich zündete mir eine Pfeife an, schickte ein paar Tabakwolken gen Himmel und wartete. Gerade als ich aufgeben wollte, öffnete sich das eiserne Gartentor und eine überaus reizende Gestalt erschien. Ich ging ihr nach, die Avenue Caulaincourt hinunter. Das Dienstmädchen stellte sich in die Schlange vor der Kasse des Gaumont Palace, des größten Kinos der Welt. Das Plakat kündigte einen amerikanischen Film an, das Phantom der Oper. Einmal Balkon, bitte. Tenez, mademoiselle. Einmal Balkon, bitte. Ich machte es mir rechts von Pauline bequem. Nach der Vorstellung sprach ich sie an. Was für ein Schauspieler, nicht wahr? Lon Chaney, oh ja. Haben Sie ihn in Der Glöckner von Notre Dame gesehen? Natürlich. Und auch in L'Arme de Clone. Wollen wir nicht nur Schokolade trinken? Ich lade Sie ein. Na gut, aber nicht zu lange. Ihr Dienstherr, der lässt Sie einfach ins Kino gehen? Ja, also das heißt, eigentlich ist er gar nicht zu Hause. Haben Sie keine Angst, so allein das Haus zu hüten? Es wäre mir schon lieber, wenn Monsieur zurückkäme, vor allem seit... Wie heißen Sie eigentlich? Pauline. Schöner Name. Ich heiße Pipette. Pipette? Naja, so nenne ich ihn. Ich muss jetzt aber gehen. Darf ich Sie nach Hause begleiten, Pauline? Ja, ich weiß nicht so recht. Um Sie vor dem Phantom der Oper zu beschützen. Ich muss dann noch zur Probe ins Kabarett. Ins Kabarett? Ja, ich bin Poet. Ah, deswegen Ihr Aufzug. Mein Aufzug? Ihr Schal und die Samtjacke und der Schlapphut. Wann kommt denn Ihr Dienstherr zurück? Morgen. Madame bleibt noch länger in Trouville, die Luft tut ihr gut. Monsieur ist häufig unterwegs wegen der Geschäfte. Ein Poet. Na gut. Kommen Sie mit? Langsam schlenderten wir zur gräflichen Villa. Meine Vorurteile gegen Hausangestellte schmolzen dahin wie Schnee in der Sonne. Dieses Geschöpf hatte ein ebenso verträumtes wie Kesses Gesicht und grüne Augen, die naiv und spöttisch dreinblickten. Paulines Seite rieb an meiner Hüfte, ohne dass sie versucht, es zu verhindern. Als ich sie umarmte, gab sie nach und küsste mich. Wir sind da. Ich gehe dann mal. Er kommt erst morgen zurück. Wie bitte? Dummerchen, Monsieur kommt erst morgen zurück. Komm. Der Geruch von Pauline saß mir noch in der Nase, als ich mich am nächsten Morgen verabschiedete. Jetzt aber los. Du musst machen, dass du wegkommst. Ja. Bevor ich ging, hatte ich noch einen Blick in die Bibliothek des Grafen werfen können. Auf seinem Schreibtisch lag aufgeschlagen ein Jahrbuch der Bergbau- und Metallindustrie. Darin waren die Firmen verzeichnet, in denen der Graf seine Talente entfaltete, die Bilanzen und Zusammensetzungen der Vorstände. Dieselben Namen tauchten mit der Zuverlässigkeit einer Registrierkasse immer wieder auf. De Vondel, Laurent, Murville, Schneider. Die hatten ein Komitee gebildet. Das sogenannte Komitee der Hüttenwerke. Versonnen stieg ich die Treppe zu meiner Bude hoch. Wie bei Rouleau stand die Tür offen. Scheiße, was ist denn hier los? Mein Zimmer sah nicht besser aus als seins, das gesamte Inventar verwüstet. Mein Instinkt riet mir, hier keine Wurzeln zu schlagen. Auf dem Boulevard de Clichy fuhr ein Bugatti im Schritttempo neben mir her. Ein prachtvoller Schlitten. Hey, was soll das? Schon. Aufhören! Komm jetzt! Los, bind ihm die Hände zusammen. Wie, Chef? Ich musste eins auf die Birne bekommen haben. Als ich wieder zu mir kam, lag ich ausgestreckt auf einem Sofa, das so schwankte wie ein vor Anker liegendes Schiff. Da liegt er, Monsieur Jo. Er ist ansprechbar. Gut. Ich warte, Bürschchen. Worauf? Ich habe keine Zeit zu verplempern. Und was dich betrifft, hast du auch nicht mehr viel. Es sei denn, du sagst mir, was du vom Grafen de Clercq willst. Ich begreife nicht, was... Du hast dich nach de Clercq erkundigt. Du warst in Rouleaus Wohnung und heute Morgen hast du Meunier, dem Erpresserkönig, die Ehre erwiesen. Pech für dich, dass er tot ist. Also, ich warte. Wieso? Sind Sie von der Polizei? Ja. Die Ohrfeige hatte meine Lippe gespalten. Oh. Die Hand trug denselben Ring, den ich auf Meuniers Treppengeländer gesehen hatte. Ich warte immer noch. In Ordnung. Ich habe erfahren, dass der Graf dem Spiel verfallen ist. Da habe ich gedacht, dass er es sicher nicht gerne hätte, wenn seine Frau ihn dabei erwischt und dass er bestimmt ein paar Scheinchen locker machen würde, wenn ich die Schnauze halte. Wo hast du das erfahren? Ich arbeite hin und wieder für Meunier. Da schlappt man so einiges auf. Die Zeiten sind hart. Ich schwör's Ihnen. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin zu Meunier, um ein bisschen mehr aus ihm rauszukriegen. Da habe ich ihn dann gefunden, stocksteif. So war's. Meunier sah aus, als hätte er Selbstmord begangen. Und was ist das hier, dieses Papier? Fiel dich wie zum Haus. Wo kommt das her? Ach, das... Das ist bloß eine Nachricht von einem Freund, bei dem ich übernachtet habe. Und wer ist dieser Freund und Rechtschreibkünstler? Er hat nichts damit zu tun. Also. Er ist Lumpensammler. Ein armer Trödler. Niemand, der sie interessieren könnte. Kleiner, ich sag's kein drittes Mal, seinen Namen. Leboeuf. Bind ihn los. Der Kochchef. Du hast großes Glück, Kleiner. Ich hoffe für dich, dass du nicht gelogen hast. Ein guter Rat. Vergiss die ganze Geschichte. Kapiert? Und jetzt raus mit dir. Jetzt erst begriff ich, wo ich gelandet war. Im Hinterzimmer einer Bar. Als ich hinausging, zog Joe das Tuch von einem der Tische. Darunter erschien das allerschönste Grün. Wortlos stieß er das Roulette an. Auf der Straße drehte ich mich um. Die Neonreklame über dem Etablissement war noch nicht eingeschaltet. Es hieß Sansibar. Mir war übel. Ich hatte gerade einen Kumpel verpfiffen. Komischerweise war ein Leuchten auf Joes Gesicht erschienen, als er den Namen Leboeuf hörte. Mein Freund schuldete mir eine Erklärung, die ich mir sofort abholen wollte. Ich fand ihn auf dem Flohmarkt. Leboeuf zog mich in eine nach Zwiebeln stinkende Kaschemme. Wir setzten uns an einen schmierigen Tisch. Wo hast mir das eingefallen? Bei einem deiner Kumpels. Joe. Oder sagt dir das nichts? Zwei Café au lait und zwei Brot mit Rillette, Leonie. Ich erzählte ihm von meiner Begegnung in der Sansibar. Leboeuf lauschte mit offenem Mund. Leonie brachte uns unsere Baguettes. Joe und ich waren Ringer auf dem Jahrmarkt. Joe war nicht groß, aber enorm kräftig. Kurze Zeit später hat er den großen René getroffen und mit ihm eine anarchistische Bande gegründet, die Eiserne Truppe. Die haben regelrecht Panik verbreitet, Waffengeschäfte überfallen und die Knarren an andere Banden weitergegeben. René ist inzwischen tot, Joe hat seinen Weg gemacht. Wir haben ihn mal beherbergt, als ihm die Flicks auf die Pelle gerückt sind. Das war's. Und wir sehen uns nicht mehr. Tja, so ist das Leben. Kannst du ein Treffen arrangieren? Hast du da schon, oder? Mit dir wär's nicht das Gleiche. Wenn du das sagst. Noch was. Ja. Ich brauche einen Platz zum Pennen. Klar. Tragisches Ende des Grafen de Clercq. Während einer Sommerfrische, die irre durchlaucht, die Gräfin de Clercq im Kreise der Familie auf ihrem Landsitz in Trouville verbrachte, geriet sie in Sorge, als sie ihren Gatten von seinem morgendlichen Spaziergang nicht zurückkehren sah. Der treue Chauffeur der Familie entdeckte schließlich bei seinen Nachforschungen die Tragödie. Der Graf lag leblos im Wintergarten der Villa. Erste Ermittlungsergebnisse lassen auf einen Unfall schließen. Als der Graf im Gewächshaus seine Browning reinigte, löste er allem Anschein nach den Schlagbolzen aus, ohne zuvor überprüft zu haben, ob die Patronen aus der Waffe entfernt waren. Alle Beteiligten in Trouville stehen noch unter Schock. Das ist ja ein Ding. Was machen wir jetzt? Salut. Salut. Salut. Salut, Jungs. Habt ihr die Neuigkeiten schon gelesen? Ja. Gut, dass wir uns Rollo vom Hals geschafft haben. Nützt uns jetzt eh nichts mehr. Warum nicht? Du wolltest den Grafen dazu bringen, seinen Zaster auszuspucken. In dem Zustand, in dem er jetzt ist, dürfte er wohl kaum noch in der Lage sein, überhaupt was auszuspucken. Für Clercqs schwerreiche Frau wird an die Stelle ihres sauberen Gatten treten. Es sollte mich doch sehr wundern, wenn sie Lust hätte, mitzuerleben, wie ihr Name in den Dreck gezogen wird. Der Graf, ein Spieler, der das Familienvermögen verscherbelt, das hört sich nicht gut an. Die Witwe wird ganz schön was springen lassen, damit wir das Maul halten. Ich zieh noch mal los. Informationen einholen. Na, kriegt der Kleine das große Flattern? Ich gehe mit. Raymonds Plan gefällt mir nicht. Eine trauernde Witwe erpressen. Was meinst du? Ich meine, wir sollten Joe aufsuchen. Ihr habt euch wohl verlaufen, Jungs. Es ist nicht die Suppenküche. Nein. Was nein? Wir haben uns nicht verlaufen. Nimm die Pfoten von Au. Meinem Arm. Verflucht! Sag Joe, dass wir ihn sprechen wollen. Ja. Ihr könnt durchgehen. Durch einen Korridor folgten wir dem Kellner ins Hinterzimmer. Joe stand auf, breitete die Arme aus, Leboeuf ebenso, und sie fielen einander um den Hals. Ja, nachdem sie ihren Gefühlsausbruch beendet hatten, öffnete Joe eine Magnumflasche Roederer. Na, Kleiner, dir scheint's hier zu gefallen. Also schaff mir die Ehre, dich wiederzusehen, mein Ochse. Wir brauchen von dir eine Auskunft über den Grafen de Clercq. So, so. Der Graf. Nehmen wir mal an, Rouleau hat herausbekommen, dass der feine Graf hier mit hohem Einsatz spielt und fängt an, ihn zu erpressen. Rouleau ist tot. Er hat für Meunier gearbeitet. Meunier ist auch tot. Und nun hat es den Grafen erwischt. Das macht insgesamt 3 Leichen. Eine ganze Menge. Jungchen, du hast Glück, Leboeuf zum Freund zu haben. Also gut. De Clercq hat hier gespielt und haushoch verloren. Rouleau hat ihn erpresst wegen der Spielerei. Als es so gierig wurde, ist dem Grafen der Kragen geplatzt und er hat ihn kalt gemacht. Dann Panik an Bord. De Clercq wollte, dass ich die Leiche beseitige, aber der Tresor war weg. Meine Jungs sind zu Meunier, um ihn in die Mangel zu nehmen. Etwas zu fest. Und Meunier war hinüber. Das war nicht geplant, könnt ihr mir glauben. Und der Graf? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der Graf eine heiße Sache in petto hatte. Als er keine Kohle mehr ranschaffen konnte, um seine Spielschulden zu bezahlen, hat er was von einer Geschichte erzählt, die gewisse Leute bereit wären, unter eine Menge Banknoten zu begraben. Irgendwelche Dokumente, die irgendwelchen Leuten Schwierigkeiten bereiten könnten. Erpressung? Ach, mir weiß ich nicht. Kann mir auch egal sein. Ich hab seinen Schuldschein. Und das Geld hole ich mir, egal von wem. Hat mich gefreut, dich wiederzusehen, Leboeuf. Aue Junge. Mon vieux. Draußen auf der Straße überholte uns eine Gruppe Männer. Sie kamen aus dem Kino Artistique und sprachen begeistert über den Panzerkreuzer Potemkin. Vor dem Eingang des Moulin Rouge torkelte eine zerlumpte Säuferin herum. Weißt du, wer das ist? Das ist La Goulue, Königin des Cancan. Ja, du bist so jung. Na, du kennst sie bestimmt von den Plakaten. Hm? Ja, ja. Ruhm ist vergänglich. Am nächsten Tag brachten die Zeitungen die Nachricht, dass Madame de Clercq nach Paris zurückkehren würde, bevor der Leichnam ihres Ehemanns zur Bestattung in die Hauptstadt überführt wurde. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Ich kann dir nicht aufmachen. Es ist etwas Schreckliches passiert, Monsieur. Ich weiß, lass mich trotzdem rein. Nein, ich weiß nicht, wann Madame wiederkommt. Ich muss mich umsehen. Wozu denn? Sagen wir mal, ich bin so etwas wie die Polizei. Du? Naja, das heißt nicht von der offiziellen Polizei. Du weißt schon, wovon ich rede. Du meinst, du bist Detektiv? Ja, genau. Hey, wo willst du hin? Hab ich doch gesagt, mich umsehen. Welche Art von Geschäftsfreunden empfing denn dein Monsieur so? Seinen Schwiegervater, Monsieur Murville, dann den Baron Laurent und seinen Bankier. Sag mal, ich suche eine Assistentin. Du beobachtest alles hier und erstattest mir Bericht. Mein Büro ist in der Passage La Tuile, bei einem gewissen Leboeuf. Wenn ich nicht da bin, hinterlässt du eine Nachricht. Assistentin? Meinst du das ernst? Seltsamerweise war Pauline begeistert von der Idee. Komm mit. Sie wollte unsere Verbindung unbedingt feiern. Wir genehmigen uns eine Flasche Champagner von Monsieurs Vorräten. Er merkt es ja nicht mehr. Schon 2 Tage später fand ich bei Leboeuf einen Zettel vor. Pauline bat mich, in die Villa zu kommen. Zum vorgeschlagenen Zeitpunkt stand ich vor dem Tor. Pauline kam auf mich zu und küsste mich auf der Stelle. Wir klebten aneinander wie 2 verliebte Blutegel. So langsam entdeckte ich die guten Seiten der Detektivarbeit. Gestern Nachmittag gegen 4 hat Madame einen Anruf erhalten. Sie war bleich wie ein Gespenst und starrte lange in den Garten. Dann ist sie zum Telefon gegangen. Ich habe gelauscht. Sie hat Madame angerufen. Madame? Ja, Madames Mutter. Sie hat geschluchzt und war ganz konfus. Sie sagt, ein grässlicher Mann habe sie angerufen. Und sie sprach von einer vergrabenen Leiche bei uns im Garten. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Ich denke schon. Dieser Idiot von Raymond. Er hat es tatsächlich gemacht. Wie? Nichts. Nach einer Weile hat Madame sich beruhigt und bat um einen Kamillentee. Danach ist Monsieur gekommen. Monsieur? Ja, der Mann von Madame, das heißt von Madames Mutter. Ja und? Madame sprach von einer Erpressung. Monsieur versuchte, Madame zu beruhigen. Er sagte, er würde sich darum kümmern. Sie dürfe mit niemandem darüber reden, damit Madames Name nicht durch einen Skandal beschmutzt werde. Er hat von Monsieur gesprochen. Von wem? Na, von Monsieur, dem Grafen, dem Ehemann von Madame. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, ja, ja, aber kannst du die nicht anders nennen als Madame und Monsieur? Ist ja zum Verrücktwerden. Mehr habe ich nicht erfahren können, aber... Ja? Ich habe Madame von dir erzählt. Ich habe gesagt, dass ich einen Detektiv kenne. Ein Detektiv? Bist du nun Detektiv oder nicht? Ja, schon, aber... Na also, heute Nachmittag um 3 hast du eine Verabredung mit Madame. Versuch ein bisschen aufgeweckter zu sein, wenn du möchtest, dass sie dir die Angelegenheit überträgt. Und nutze die Zeit, um dir was Anständiges anzuziehen und dir die Haare schneiden zu lassen. Sie küsste mich noch einmal. Mir war, als wirbelte ein Tornado durch meinen Mund. Mit langsamen Schritten machte ich mich auf den Rückweg zu Leboeuf, der unter seinem Flohmarktkram ein ganzes Klamottenlager hatte. Ich fand einen dunklen Anzug, passende Schuhe, einen braunen Filzhut und einen ebensolchen Überzieher. Leboeuf schleppte mich zu einem Kumpel, der im früheren Leben Medikus und Friseur gewesen war. In der Rue Colincourt begegnete ich meinem Abbild im Spiegel eines Cafés. Ich weiß nicht, ob Kleider Leute machen, aber einen Detektiv kriegen sie hin. Madame empfing mich. Die Gräfin saß auf einem bronzegrünen, gepolsterten Lehnsessel. Ihr durchscheinendes Gesicht erinnerte an eine zu lange eingeschaltete Lampe. Sie wirken so jung. Madame, ich bin noch nicht vom übermäßigen Kontakt mit dem Unglück unserer Kundschaft abgestumpft, was mich vor einer allzu routinierten Professionalität schützt. Setzen Sie sich doch, Monsieur. Ich nehme an, Pauline hat Sie informiert. Ich habe einen anonymen Anruf erhalten. Der Anrufer sagte Ihnen, dass in Ihrem Garten die Leiche eines Mannes vergraben sei. Ja. Eines Mannes, den Ihr Gatte ermordet haben soll, weil er ihn erpresst hat. Ja. Gab es denn Gründe, die ihn erpressbar machten? Seien Sie unbesorgt, es bleibt alles streng vertraulich. Ja. Mein Mann spielte. Zu hoch. Ihr Gatte war Finanzberater bei verschiedenen Firmen. Könnte es sein, dass er seine Position missbraucht hat, um die Gläubiger auszuzahlen? Unterschlagung? Niemals. Also ich bitte Sie. Madame, erlauben Sie mir eine direkte Frage. Ich bin untröstlich, derlei Erinnerung bei Ihnen wachzurufen. Aber unter welchen Umständen ist er zu Tode gekommen? Unser Chauffeur hat den Leichnam meines Mannes gefunden. Und daneben seinen Revolver. Mhm. Nichts, was darauf schließen ließ, dass er damit beschäftigt war, ihn zu reinigen, nicht wahr? Nein, nichts. Er musste doch ein christliches Begräbnis bekommen. Diese Informationen dürften ausreichen, damit ich mit den Ermittlungen beginnen kann. Bezüglich Ihrer Unkosten. Warten Sie, ich bin gleich zurück. Wird das Ihre Kosten decken? Sie drückte mir einen Stapel Banknoten in die Hand. Noch nie hatte ich so viel Geld zwischen die Finger bekommen. Als Kontaktadresse gab ich die einzig annehmbare an, die ich kannte, die von Breton. Ich ahnte Schlimmes. Ein halber Satz reichte mir, Gewissheit zu verschaffen, dass Raymond und Côté dabei waren, sich mit der Erpressung auf eine Eselei ersten Ranges einzulassen. Und daneben seinen Revolver. Bei meiner Arbeit im Leichenschauhaus war mir einiges an Selbstmördern untergekommen. Bei den meisten musste man die Finger mit Gewalt aufhebeln, damit sie ihre Knarre losließen. Die Kanone des Grafen dagegen schien zur Gattung der Luftakrobaten zu gehören. Irgendjemand hatte den Grafen ins Jenseits befördert. Die Geschichte, auf die de Clercq gestoßen war und die er als Bezahlung seiner Spielschulden angeboten hatte, musste ein dicker Hund sein. Aber wen gedachte der Graf auszunehmen? Jemanden aus dem Umkreis der Stahlwerke, für die er tätig war? Das aufgeschlagene Buch in der gräflichen Bibliothek. Die Namen der Vorstandsmitglieder, de Vandel, Schneider, Laurent und Murville. Murville war der Schwiegervater des Grafen. Er saß in allen Aufsichtsräten. Vielleicht war das ein Anhaltspunkt. Ich beschloss, meinen guten alten Freund Colomère von der anarchistischen Zeitung Libertaire zu fragen. In Geschichte war der ein Ass. Man musste schließlich seine Feinde kennen. Hey, Colo! Ach nee, Pipette! Was führt dich denn hierher? Die Stahlwerke in Lothringen. Von der Poesie lässt sich's wohl nicht mehr leben. Interessierst du dich jetzt für die Industrie? Eher für die Industriellen. Für das Vaterland glaubt man zu sterben, aber man stirbt für die Industriellen. Was willst du wissen? Sagen dir die Namen de Vandel, Schneider, Laurent, Murville etwas? Die großen Namen der Stahlbarone. Heute sitzen sie alle in den Aufsichtsräten. Wie sind die denn nach dem Krieg an ihre Besitztümer gekommen? Gute Frage, mein Junge. Bist doch noch einer von uns. Aber frag erst mal, was im Krieg abgelaufen ist. Schon mal was von Briet gehört? Nee. Wer ist das? Briet ist ein kleines Kaff in Lothringen, Bergwerksregion. 1914 förderte Briet 90% des französischen Eisenerzes. Für die Stahlproduktion war das von unschätzbarem Wert. Ich brauche dir wohl nicht zu sagen, was für eine Katastrophe die Besetzung des Beckens von Briet durch die Deutschen war. Am 6. August 1914 haben die Deutschen es besetzt, ohne auf den geringsten Widerstand zu stoßen. Der General der französischen Truppen hatte den Befehl erhalten, Briey kampflos aufzugeben. Warum? Na, ganz einfach. Je länger der Krieg dauerte, desto länger konnten die Waffenhändler sich die Taschen vollstopfen. Und die hatten sich mit Mitgliedern des Führungsstabs darauf geeinigt, den Deutschen das Becken auszuliefern. Während der 4 Jahre, die dieser vermaledeite Krieg dauerte, hat Frankreich keine einzige Offensive auf Briey gestartet. Rat mal, wer die Weisung zum Stillhalten gegeben hat. Ein Oberleutnant aus der Familie de Vendel. Hat die Sache nicht ziemlich viel Staub aufgewirbelt danach? Ach was, bleiernes Schweigen, in der Presse keine Zeile. Zuletzt ist Gras darüber gewachsen. Nach dem Motto, was wollt ihr denn? Wir haben den Krieg doch gewonnen, oder nicht? Und die anderen Herren? Schneider, Laurent, Murville? Nach dem Waffenstillstand hat Frankreich die Betriebe, die zwischenzeitlich den Deutschen gehörten, beschlagnahmt. Kriegsbeute eben. 1919 hat der Staat sie zum Verkauf angeboten. Innerhalb von einem Tag war alles unter Dach und Fach. Ausschreibung, Vergabe, notarielle Beurkundung. Vor dem Krieg waren die Stahlwerke fast 2 Milliarden in Gold wert. Weggegangen sind sie für 385 Millionen. Oh. Ja, besser als der Schlussverkauf bei Dufayel. Wurde alles unter den Herrn da auf deiner Liste aufgeteilt. Der Ausschreiber war wohl einer von der ganz schnellen Truppe. Ja, das kannst du laut sagen. Er hat dafür einen ziemlich lukrativen Job bekommen. Er ist jetzt Prokurist bei Murville. Dem Schwiegervater des toten Grafen. Ja, aber er ist nicht der Einzige, der von dem Kuchen was abbekommen hat. Der Minister, dem solche Verkäufe unterstellt sind, war ein Freund von Murville. Ein sehr treuer Freund. Betrug auf höchster Ebene. Und das hat keine Wellen geschlagen? Ja, Proteste hat es schon gegeben und dann wurde eine Untersuchungskommission eingesetzt unter Leitung von Senator Dubon, einem moralischen Schwergewicht, aber vertrockneter als eine Mumie. In seinem Alter ist Hektik nicht mehr so gut für die Pumpe. 7 Jahre hat sich die Geschichte hingezogen. Letztes Jahr ist Dubon gestorben. Ein gewisser Cluzel wurde zu seinem Nachfolger gekürt. Und der meint, Minister beschuldigt man nicht mal so eben. Dazu braucht es handfeste Beweise. Und der Clerc hatte sie. Was? Ach, nichts. Danke, Kolo. Warst mir eine große Hilfe. Pass auf dich auf, Kleiner. Als ich in die Passage zu Leboeufs Wohnung einbog, packte mich ein starker Arm und zog mich in eine dunkle Ecke. Ehe ich mich versah, lag ich an Leboeufs breiter Brust. Psst, Jungchen, wir können nicht zu mir gehen. Die Fliegs stellen gerade meine Bude auf den Kopf. Wieso die Fliegs? Raymond wollte Kohle von der Gräfin kassieren, hat sie erpresst. Die Gräfin hat die Fliegs gerufen und die sind ihm auf die Spur gekommen. Dieser Idiot, ich hab ihm doch gesagt. Raymond und Corté sind schon nach Belgien rüber. Wir können nirgends mehr hin. Doch, ich weiß, wo wir hin können. Komm mit. Ah, treten Sie ein. Sie haben ganz entschieden die außergewöhnliche Fähigkeit, sich immer dann zu materialisieren, wenn man gerade von Ihnen spricht. Wer ist denn das? André Breton, ein Dichter, ein richtiger. Sie werden bereits erwartet. Respekt. Respekt? Sie, ein Privatdetektiv, ein Nayland Smith from Burma. Was? Das ist aus Fu Manchu. Kommen Sie, wir nehmen gerade den Tee ein. Meine Damen, hier ist unser Detektiv. Wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt? Monsieur, ich habe ein Recht auf einige Erklärungen. Verehrte Gräfin de Clerc, um die wollte ich Sie gerade bitten. Sie haben die Polizei eingeweiht. Das hätten wir doch unter uns regeln können. Ich bin in dem Fall gut vorangekommen. Gut vorangekommen? Sie waren verschwunden. Obwohl mein Stiefvater mich daran hindern wollte, die Polizei einzuschalten, sah ich keinen anderen Ausweg mehr. Er hat es übrigens auch zutiefst missbilligt, dass ich Sie engagiert habe. Madame, Ihr Stiefvater, Monsieur Murville, hat gute Gründe, die Polizei zu meiden. Er hat den Tod Ihres Gatten zu verantworten. Ich nehme an, Sie wissen, was Sie da behaupten. Ihr werter Gatte hat Ihren Stiefvater erpresst. Er brauchte Geld, um seine Spielschulden und seinen Erpresser zu bezahlen. Und er hatte Beweise gegen Ihren Stiefvater in der Hand. Wenn Sie meine Hilfe brauchen, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. Unter dieser Adresse? Ich muss Ihnen gestehen, nicht gewagt zu haben, meinen wahren Wohnort zu nennen. Ich bitte um Verzeihung. Meine Klientel ist noch nicht groß genug, als dass ich mir Büroräume in diesem Viertel leisten könnte. Monsieur Breton, ich bin verwirrt. Madame, seien Sie versichert, unser junger Freund hier hat nur halb gelogen. Er ist hier zu Hause. Ah, Au revoir, Monsieur. Au revoir, Madame. Leb wohl, Pipette. Au revoir. Was für eine Geschichte. Als Poet sind Sie zwar ein Stümper, alter Knabe, aber langweilig wird einem in Ihrer Gesellschaft nicht. Ach, die Bourgeoisie. Ha, ist doch wahrhaftig ein großes Pack Lumpen. Deretwegen hat man uns losgeschickt, damit wir uns gegenseitig abmetzeln. Ich habe das absolute Grauen erlebt, meine Freunde. Den Schlamm, die Exkremente, das Blut, den Wahnsinn. Tag für Tag und Nacht für Nacht. 4 Jahre Weltuntergang. Und dann soll man Konfetti statt Granaten werfen. Schöne Dinge schreiben. Gesittete, geschliffene Phrasen. Und auf das nächste Mal warten. Und die ganzen Profiteure drehen weiter ihre Dinger. Wenn ihr nur einen von denen niederstechen könntet, dann tut es. Und tut es schnell. Das ist einer von uns, oder? Ja, und er hat recht. Uns fehlt nur das, was der Graf in der Hand hat. Scheiße. Was? Der Tresor. Was erzählen Sie da? Was, der Tresor? Den transportiert die Polizei gerade ab. So leer wie mein Magen. Als wir Rouleau gefunden haben, wir haben nicht mal nachgesehen, ob da noch was anderes drin war. Ich hab die Nase reingesteckt und nicht nur einmal. Ich sag dir, da war nichts drin. Ich rede nicht von Klunkern oder Kohle, sondern von etwas, was uns gar nicht aufgefallen wäre. Ein Umschlag oder ein Blatt Papier oder... Scheiße. Der Graf muss doppelt erschrocken gewesen sein, als er vom Verschwinden seines Schränkchens erfuhr. Eine Erpressung nach der anderen. Was zum Teufel machen wir jetzt? Wir gehen zu Murville. Monsieur Wünschen? Wir möchten Ihren Chef sprechen. In welcher Angelegenheit? Schmuh und Schwindel. Wie bitte? Ihr Chef hat gewisse Papiere verloren, die ihm am Herzen liegen. Sagen Sie ihm, wir haben sie gefunden. Warten Sie hier. Kommen Sie mit. Monsieur erwartet Sie in seinem Arbeitszimmer. Ich kann nur wenige Minuten für Sie erübrigen. Bitte, meine Herren. Was ist das für eine absurde Geschichte? Es gehört nicht zu meinen Gepflogenheiten, Dokumente zu verlieren. Ich weiß nicht, was mich davon abhält, Sie vor die Tür setzen zu lassen. Ein Riesenbammel. Das ist doch die Höhe. Monsieur Murville, wäre es Ihnen recht, wenn die Art und Weise, auf die Sie Ihre Wirtschaftsmacht erweitert haben, an die Öffentlichkeit gezerrt würde? Meine Geschäfte sind über jeden Verdacht erhaben. Den möchte ich sehen, der darin auch nur die geringste Unregelmäßigkeit feststellen kann. Sagen Sie lieber den geringsten Beweis einer Unregelmäßigkeit. Ach, Sie meinen, es gäbe einen solchen? Wir sind nicht die Ersten, die ihn in der Hand halten. Wenn dem so wäre, warum ist er nicht schon längst vorgelegt worden? Sagen wir mal, Sie dachten, Sie hätten ihn begraben. Monsieur Murville, ich weiß Bescheid darüber, unter welchen Umständen sich Ihr Unternehmen nach Kriegsende mehrere Stahlwerke in Lothringen unter den Nagel gerissen hat. Moment. Dabei hat es sich um einen völlig legalen Geschäftsvorgang gehandelt. Darüber wird die Untersuchungskommission entscheiden. Die seit 9 Jahren nichts zutage gefördert hat, was nur den geringsten Schatten auf meine Ehrbarkeit hätte werfen können. Wir können ihr geben, was sie braucht. Sie gehören ja eingesperrt. Apropos einsperren. Was sagen Sie dazu? Ein harmloser, gewöhnlicher Umschlag mit brisantem Inhalt. Geben Sie her! Oh nein, nein, nein, nein. Wo haben Sie das her? Aus dem Tresor Ihres Schwiegersohns. Gut. Wie viel? Nein, das ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Diese Papiere haben den Grafen das Leben gekostet. Seit wann hat er sie erpresst? Seit 3 Monaten. Er brauchte Geld, um seine Spielschulden zu bezahlen. Die habe ich nun bezahlt. Joe war hier. Der Besitzer des Spielsalons, ja. Er hatte Schuldscheine. Und Sie haben gezahlt, damit kein Staub aufgewirbelt wurde. Sie haben Ihren Schwiegersohn getötet. Ich habe es nicht zu meinem eigenen Vorteil getan. Richtig. Sie haben sich auch um den des Ministers gekümmert. Als wenn es nur um den ginge. Ihr Betrug reicht bis ganz nach oben, was? Der Wiederaufbau der Industrie hatte für die Nation oberste Priorität. Und da sind die Hüttenwerke einfach mal so unter der Hand verschachert worden. Sie verstehen das nicht. Die Industrie ist der Motor des Landes. Es war zwingend notwendig, diese Fabriken wieder in Gang zu bringen. Deshalb hat sich das Komitee der Hüttenwerke an den Ministerpräsidenten gewandt. Er hat es verstanden. Er hat die Veröffentlichung des Berichtes der Untersuchungskommission unter Senator Dubon hinausgezögert. Und nach Dubons Tod? Ja? Der Bericht wurde eingestampft. Mann, oh Mann. Ein Präsident mit Dreck am Stecken. Und zwar mit einem richtigen Batzen. Der neue Senator Jean Cluzel musste wieder bei Null anfangen, fast bei Null. Denn hier in diesem Umschlag ist es, das besagte fast. Abgesehen vom Komitee wusste niemand über die Korrespondenz des Präsidenten Bescheid. Ich weiß nicht, wie es möglich war. Mein Tresor befindet sich im Nebenraum, meine Herren. Ich hole Ihnen, was Sie wollen. Ich bin sofort zurück. Was ist eigentlich in dem Umschlag drin? Hier, Sie selbst. La Révolution Surrealiste? Was zum... Du hast nichts gegen Merville in der Hand? Scheiße, dieser Schwachkopf! Wir verschwinden besser über die Terrasse. Dieses Mal waren wir wirklich geliefert. Wir zogen eine mörderische Fährte hinter uns her. Nicht einmal zu Breton konnten wir zurück. In ein paar Stunden wäre Paris eine Mausefalle. Mir war zum Heulen zumute. Aber Leboeuf hatte eine Idee. Und als die Abendnebel emporstiegen, gingen wir zur Gare du Nord. Ein Güterzug, bereit zur Abfahrt nach Seebrügge, machte Dampf. Kisten und Stroh. Ja. Alles klar, Jungchen? Ja. Klar war eigentlich gar nichts. Immerhin schliefen wir ein, vom Rattertamm der Gleise gewiegt. Als wir am nächsten Morgen die Tür aufstießen, wehte ein Geruch nach offener See herüber. Wir gingen in Richtung Hafen. Eine große Möwe ließ sich auf einem Tau nieder. Mit schräg gelegtem Kopf und zerzausten Federn beobachtete sie uns. Mach dir nichts draus. Ich habe einen Kumpel hier in Belgien, der uns aus der Klemme helfen wird. Und wenn das nicht hinhaut, finden wir schon was anderes, um uns einzuschiffen. Einschiffen? Wir setzten uns ans Meer und spuckten, soweit wir konnten. Der Nordwind warf uns alles zurück, mitten ins Gesicht. Sprachlos saßen wir da wie zwei blöde Süßwassermatrosen und lachten in die aufgehende Sonne. Nebel am Montmartre. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Patrick Pégéreau. Aus dem Französischen von Katja Meintl. Nestor alias Pipette, Daniel Brühl. Leboeuf, Oliver Kraushaar. André Breton, Wilfried Hochholdinger. Côté, Nico Eleftheriadis. Raymond, Thomas Hupfer. Murville, Christian Schmidt. Colomer, Ernst Konarek. Meunier, Jo Jung. Pauline, Nicolas Gründel. Jo, Martin Güppertz. In weiteren Rollen Robert Bobert, François und Valentin Brühl, Volkert Dücker, Jonas Fürstenau, Patrick Hellenbrand, Benjamin Janssen, Toni Jessen, Madame Minelli, Mike Rogge, Lukas Rüppel, Barbara Stoll und Christine Walter. Hörspielbearbeitung Sabine Grimkowski. Ton und Technik Burkhard Pitzer-Landeck und Beate Dürrschnabel. Regieassistenz Nicole Paulsen. Titelmusik Michael Riesler. Regie Philipp Brühl. Produktion Südwestrundfunk 2013. Am kommenden Mittwoch steht der Krimi Blutstein von Johan Theorin auf unserem Programm. Auf der schwedischen Insel Öland tummeln sich nicht nur Elfen und Trolle, Auch ein Mörder treibt sein Unwesen und tötet einen Filmproduzenten. Als sich dessen Sohn auf die Suche nach dem Täter macht, gerät er selbst in Gefahr. Am Mittwoch, den 5. November um 20.03 Uhr hier in Bayern 2. Weitere Informationen zu unserem Programm und den Hörspielpool mit zahlreichen Stücken zum Herunterladen finden Sie im Internet unter bayern2.de. Post-it. Der ARD Online Award 2014. Wählen Sie Ihren Favoriten für den Publikumspreis der ARD Hörspieltage. In Ihrer Spüle wachsen Pilze. Ja, die brauche ich für meine Pizza. Fungi. Anklicken, anhören, abstimmen. Schon ab dem 21. Oktober stehen die besten aktuellen Hörspielproduktionen im Netz. Live können Sie natürlich auch dabei sein. Hey, Baby. Bei den ARD Hörspieltagen. Vom 5. bis 9. November im ZKM und in der HFG Karlsruhe. Informationen im Internet. Oder gefaxt. Was? Ja, du guckst du, das hat mal einer gemacht. radio.ard.de Nach den 21 Uhr Nachrichten geht es im Dossier Politik um Amerikas Innenpolitik, um die Kongresswahlen nächste Woche und um die Frage, was sie für Präsident Obama bedeuten.